Er schuggelt so nach rechts und dann schuggelt so nach links. Sie schuggeln lassen Dude und ich schuggel lassen Hinks. Aprikosen, Strumpfhosen, töchtig dich als Luftblasen. Schuggeln, Mostern, schuggeln und dann ködern das ins Fahrdosen. Ich sehe, ob es Traum mit der Acht, das Leben drei Morsen. Sehe es nicht allein, ein altes Unterlegt dort Rehhorn. Rümslorn, Mann, ich in sich Rümmhorn, ich feuch mal de Fußbaum, Kamin noch von Aflorn. Du bist ein Monster, ganz ein Helet Album überschrieben. Sie wackeln mit der Backen, ich muss erstmal bocken blieben. Kann ich Substorn und mir bückt der Pete Horn. Das war dick, du Lootgorn, da kannst du mal von Hut gorn. Geil, die dat so, ich interessier mich so für Ehrenabelpo. Kannst du den mal mitbringen, und tanzen oder rumspringen? Kundi auch was für singen, du wagelst mit dem Pudding. Sonderkundig, die denn mit Titten, Kindöl in Rieben. Maxen, tote Band schieben, die mit Champagner anmiegen. Wir sind beide morsvoll, ich geb die noch in Maus vorm. Und die du wie die Maus voll mit Konfetti. Hans Paletti, und du gibst das Spaghetti. Broken ist den Daddy, Südi, du mockst mich fertig. Und du Sedi, dann gibst das Zigaretti. Sag mal, bist du noch Lady, Südi, du mockst mich fertig. Schuggel, dogel, dog, dog. Ich schuggel, du schuggelst, nee, war das letzte Mal. Wir schuggeln durcheinander und wir schuggeln den Oana. Ich seh mir Jimmers ran und wir schuggeln gegeneinander. Total Banana, war Hammer Mama, das ist der Hammer, da geknaller. Bad Jimmers Soda. Hummel, Hummel, Moss, Moss, ich bin der Boss. Horst, du weißt, dass ich Horst und ruhig war Dors. Shook, shook, sugar. Whoa, whoa, whoa, whoa.